Drittens, das Anleiheproblem. Wir haben im Früheren gesehen, welch ungeheuerliches Verbrechen Jahrhunderte hindurch mit der Geldleihe durch missverstandenes Wesen des Geldes selbst betrieben werden konnte. Hier war das Geld von Mensch zu Mensch, im Privatverkehrer also, in seiner völlig missverstandenen Wesenheit und Funktion, Schuld an allem Unheile. Nun aber gilt es, den Zusammenhang zwischen Privatgeld und Staatshaushalt zu betrachten, kurz, wie es möglich war, dass der Staat derart in Geldnot gelangen konnte, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als sich an Privatleute zu wenden und diese um Geld zu ersuchen, nicht anders als der erste beste Privatmann, der in Geldverlegenheit zum reichen Manne pumpen geht. Die Erklärung ist einfach genug. Ebenso wie der arische Mensch als Privater nicht imstande war, das Wesen eines nicht vom Judentume zurechtgemachten Geldbegriffes zu fassen, ebenso konnte der Staat, das heißt einfacher und primärer, der den Staat repräsentierende Staatsbeamte, ob als Finanzminister oder Abgeordneter, dies Ressort zu bedenken hatte, als König oder als Statthalter und so weiter, auch die wahre Beziehung des Staates zu allem Gelde nicht erfassen, ebenso im gleichen Banne jüdischer Gelddeutung befangen und gar nicht imstande, andere als die vorgekauten Gedanken der Geldleute zu denken. Der Gedankengang aber, wenn ich ein Geld brauche und habe es nicht, so muss ich eben zu denen gehen, die es haben, war den Juden so selbstverständlich, so urgegeben mit der ihnen gemäßen bereits erwähnten Denkpfeilrichtung vom Gelde aus zu allen anderen Fragen hin, dass eben auch der den arischen Staat repräsentierende Mensch nie auf der Höhe seines eigenen Staatsgebildes war und niemals das wahre arische Verhältnis des Staates zum Gelde zu erfassen vermochte. Friedrich der Große, das Genie unter den Königen, war auch der Letzte, der einen sauberen arischen Staatshaushalt durchzuführen und durchzuhalten vermochte. Freilich hat Bismarck späterhin mit heroischer Kraft sich gegen den Anleiheschwindel zu wehren gewusst, aber da die prinzipielle Einsicht in das Wesen von Geld und Staat fehlte, so war sein Gegenstoß wie die letzten verzweifelten Versuche eines Ertrinkenden zu werten, dieser Ertrinkende als arischer Staat gedeutet. Dass aber die Grundeinsicht dem arischen Menschen nicht bewusst war, dass es Wahnsinn und geradezu Verblödung sei, wenn der Staat sich überhaupt in Geldnot befindet und wenn er dann andererseits das von ihm ausgegebene und also von ihm geschaffene Geld sich bei einem seiner Bürger ausleihe, das ist eben jener seltsame, geheimnisvolle Defekt im arischen Denkvermögen, der Voraussetzung und klug benutzten Grundpfeiler für den Aufbau und das Geheimnis des jüdischen Weltsieges dargestellt. Hier haben wir eben im arischen Menschen jenen Fetischanbeter zu erblicken, der vor der eigenen Schöpfung erzittert und hier dem jüdischen Pfaffen oder Rabbiner erliegt, der dies Geheimnis ängstlich wahrt und dafür sorgt, dass das Wesen des Fetisches niemals von Uneingeweihten erfasst oder von Eingeweihten jenen gedeutet werde. So muss es uns denn gelingen, den Wahnwitz einer Anleihe als solcher derart anschaulich klarzumachen, dass es keiner rabbinatischen Überredungskunst mehr gelingen soll und kann, die Einsicht in die Zusammenhänge von Geld und Anleihe, von Staat und Privatvermögen jemals wieder zu entreißen. Nehmen wir jenen allereinfachsten Fall an, wo an einen Staat eine außerordentliche Anforderung herantritt, die im Staatshaushalte nicht vorgesehen war, für die also selbst bei ordentlich geregeltem Staatshaushalte die Mittel nicht vorhanden sind. Der Staat benötige ein neues, allgemeinen Zwecken dienliches Werk, das, wie etwa ein neues Elektrizitätswerk, Jahr aus Jahr ein eine dem Volke dienliche Sache erzeuge, die, vom Staate geliefert, auch Jahr aus Jahr ein vom Volke bezahlt werden kann. Die zur Errichtung eines solchen Staatswerkes benötigte Summe lässt sich nun genau in einem Kostenvoranschlage vorausberechnen, welcher die nötige Gesamtsumme des erforderlichen Geldes zusammenfasst, die der Staat für das betreffende Werk benötigt. Da nun dieser Betrag sich in den Staatskassen nicht vorfindet, so schließt der Staat, das heißt deutlicher, der mit der Geldgebarung des Staates betraute Finanzminister, er müsse sich dies Geld eben von jenen beschaffen, die es haben, den reichen Privatleuten, den mit Kreditwesen beschäftigten Privatbanken, und beschafft es sich von diesen auf dem Wege einer Anleihe. Für das Geld nun, das der Staat jenen Leuten nimmt, muss er natürlich Zinsen zahlen, für die er, der Staat, mit seiner ganzen Autorität sichersteht. Denn wenn er, der Staat, kein absolut zuverlässiger Schuldner und Zinsenzahler wäre, ja zum Teufel hinein, wer denn sonst bliebe dann noch als vertrauenswürdig, als zuverlässig, als kreditwürdig übrig? So stellt denn der Staat den Leuten, die ihm das benötigte Geld so gütig waren zu besorgen, ein zinsenversprechendes Papier in der Höhe der gesamten entliehenen Summe aus, für welche er sich verpflichtet, dem jeweiligen Besitzer, also anonym und nicht wie sonst bei Schuldverschreibungen an die Person des Gläubigers gebunden, ewiglich die ausbedungenen Zinsen zu bezahlen, bis es ihm möglich sein wird, die ursprüngliche entliehene Summe zurückzubezahlen. Da aber nicht anzunehmen ist, dass der Staat, der für seine Geldgeschäfte ja auf die üblichen Jahreseinkünfte angewiesen ist, plötzlich in die Lage kommen sollte, eben noch fehlendes Geld plötzlich zu erhalten, so begibt er sich einfach in ewige Zinsverpflichtung gegen jedermann, der dies weiterverkäufliche und mithin geldeswertige Papier besitzen mag. Denn vergessen wir es ja nicht, das zinsenversprechende Papier hat Geldeswert genau in der Höhe der ausgestellten und auf ihm vermerkten Summe, noch erhöht um den Wert der jährlich aus ihm erfließenden sicher zu gewärtigen Zinsen. Wir haben also das Ungeheuerliche in seiner Ungeheuerlichkeit bis zum heutigen Tage noch nie Begriffene, dass der Staat um gewöhnliches, von ihm selber dereinst herausgegebenes Papiergeld zu erlangen, ein neuartiges Papier im gleichen Geldeswerte ausstellt, dessen Besitzern er obendrein auf ewige Zeiten jährliche Zinsen zugebilligt hat. Erst die grafische Darstellung des Vorganges wird dem ob solcher Einsicht verdutzten und also aufnahmeunwilligen Arier den ganzen Aberwitz des wirtschaftlichen Vorganges offenbaren.